Boah, ist Radio machen langweilig. Gar nicht langweilig. Wo langweilig? Weil viel zu lahm, zu tröge, zu unsportlich. Und das sagst ausgerechnet du. Natürlich ausgerechnet ich. Ja, ja, als ob du was mit Sport am Hut hättest. Ja, ich bin total sportlich. Ja, dann erzähl doch mal, was machst du für Sport? Tennis? Quatsch. Boxen. Blödsinn, viel zu anstrengend. Judo? Nee. Hockey? Schwimmen? Ja, was gibt es denn sonst noch? Komm, Mies, was ist dein Lieblingssport? Na, Fußball gucken natürlich.